comme il le fait chaque été. Il sort tous les meubles dans le jardin extérieur. Et comme il habite au rez-de-chaussée, il fait tout passer par la fenêtre. Le canapé, le fauteuil, les chaises, la table de la cuisine, et une autre un peu plus petite sur laquelle il pose la télé. Puis il s'installe. Il boit des bières, du café, il fume des cigarettes, tout le temps, tout le temps. Et si je meurs plus loin? Alors il débranche les prises, il couvre tout et puis il rentre. C'est pour ça que t'as déménagé? Non, pas vraiment. Puis c'est juste pour cet été. Appelle, de temps en temps. Ah, ça va bien mal. Oh, sérieux, appelle. Et si j'oublie? Quelque chose te le rappellera bien. Mais quoi? Quoi que ce soit. T'as entendu ce qu'il vient de dire? Quoi? Je me demande ce qu'il vient de dire, le mec sur toi. I'm just running around. It's so hard to be on time. Keep falling down. Nothing left for me to find. And then she comes around. And it feels a little better for a while. Sometimes I dream that you're still here, that you're alive. Il parle à moi. Peut-être. Non. Je crois qu'il dirait que tout ça est à toi. Ah non. Qu'est-ce qu'il dirait que c'est moi? Je crois qu'il dit tout ça est à toi. Mais je suis pas tout à fait sûre. À moi. Pourquoi ce serait à moi? Qu'est-ce qu'il aimait être à moi? She comes around, then it feels a little better for a while. Je sais pas, peut-être ça, le magasin, la place, tout. Je sais pas, moi, comment ça pourrait être moi? C'est pas toi, son malade. Sunday. They have have no scruples. They're corrupt and immoral. Ihr seid hier richtig beim Sunday Service, dem Sender, der Sendung eures Vertrauens, beim Sender eures Vertrauens, nämlich FSK auf 93.0 MHz. Und ja, wir wollen euch heute den verregneten Tag mit etwas schöner Musik versüßen. Genau, eben zuckersüß schon mal runtergetröpfelt vom Himmel. Das war ein Fireside aus Schweden mit dem Song Elevator Action. Wer heute am Montagabend noch Lust hat, irgendwie ein Live-Konzert zu sehen, dem sei der Gang in die Astra-Stuhl empfohlen. Dort spielt nämlich John Wayne Shot Me aus Holland zusammen mit einer Band namens Austin Lace, die wir jetzt nochmal hören werden. Hier kommt Austin Lace mit Three Experts. Das waren also Austin Lace mit dem Titel Three Experts und wie gesagt, diese Band spielt heute am Montagabend noch in der Astra-Stube unter der Sternbrücke zusammen mit Wayne Shot Me. John Wayne Shot Me, genau. Ja, ihr hört den Sunday Service, wir haben wieder 3 Stunden lang schöne Platten für euch und Konzerttipps. Konzerttipps kommen in einer Stunde ungefähr ab 23 Uhr. Wir machen weiter mit dem Tide and Tickled Trio. Da gibt es ein neues Album, das heißt Electric Avenue Tapes, eine Live-Aufnahme von einem Konzert, welches sie im Westwerk gegeben haben vor gut einem Jahr. Und das Ganze ist sehr jazzlastig. Ich meine, die Band ist ja auch ansonsten sehr jazzlastig, aber diesmal noch mehr als sonst. Wir hören ein Stück von dieser Platte und zwar United World Elevator. Thank you. war also das Titan Ticket Trio mit dem Titel United World Elevator. Und wie Patrick eben gerade schon erwähnte, sollte diese Platte Electric Avenue Tapes betitelt, eine, ja, wie in alter Jazz-Tradition, eine Live-Aufnahme darstellen. Ich kann aber so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Das Konzert im Westwerk damals am 10.06.2000, also vor gut einem Jahr, hat dann doch nicht so hingehauen, wie die Band sich das vorgestellt hat. Und tatsächlich sind sie dann am nächsten Morgen nochmal ins Westwerk gegangen, haben das Ganze nochmal live eingespielt, ohne Publikum dann allerdings. Und das ist dann wohl letztendlich auch irgendwie die Aufnahme, die wir gerade gehört haben. Oder, weiß nicht, vielleicht haben sie das dann auch zusammengestückelt aus dem Abend zuvor und dem Neustart am nächsten Morgen. Besonders live klang das aber trotzdem nicht, fand ich. Also so atmosphärisch war das eigentlich, klang das eigentlich fast schon wie eine normale Studioaufnahme, aber das macht die Musik ja auch nicht schlechter. Und Titan Ticket Trio sind, das weiß jeder ja auf jeden Fall, auch eine super Liveband, aber auf Platte auch unschlagbar. Es geht weiter mit luftig, fröhlicher Musik von Ian Pooley und seiner neuen Single Balm's A Better Life. Ian Pooley war das mit Balm's A Better Life. Und es folgt nun eine Gruppe aus Berlin, ein Trio namens Ström. Die haben gerade eine Platte rausgebracht mit dem Titel Wellenbrecher. Und die soll hauptsächlich instrumental sein, wie Patrick meinte, mit ab und zu auch Gastsängern drauf, unter anderem Hermann Halb von den ehemaligen Lassie Singers. Wir hören jetzt aber das Stück Siebenpeter. Waren Ström, eine Band, die ihren Namen verdient hat, mit dem Titel Siebenpeter. Ich weiß zwar nicht, was Siebenpeter ist, ich kenne nur den Ziegenpeter und den Siebenschläfer, aber man soll auch nicht danach fragen, sich einfach nur die Musik anhören. Es geht weiter mit einer Band aus Manchester, die wurden entdeckt von Badly Drawn Boy, und zwar heißt die Band Elfie, wurde dann auch gleich als Backing-Band von Badly Drawn Boy engagiert und bringt jetzt diese Tage ihr erstes Album raus. Es nennt sich If You're Happy With, You Need Do Nothing. Die Band wurde vom NME auch schon in diese New Acoustic Movement-Schublade reingesteckt und passt auch ganz gut irgendwie. Das Stück von Elfie heißt Two Up, Two Down. Das war Musik, die sicherlich auch unseren Eltern gefallen würden. Alfie mit Two Up, Two Down, eine erfrischende Abwechslung zum Britpop-Brei, der sonst so auf der Insel da oben mit dem schlechten Wetter vorherrscht. Weiter geht's mit einem Soundtrack hier beim Sunday Service zu einem Film, der heißt Scarlet Diva. Ich weiß nicht, ob der hier schon läuft. Ich schätze mal, das ist ein amerikanischer Film, weil die Platte kommt auch aus Amiland. Und den Soundtrack geschrieben hat John Hughes. Der hat auch ein eigenes Plattenlabel, Hefty Records heißt das. Und hat sich eine Menge Leute ins Studio geholt, unter anderem John McIntyre von Tortoise fürs Schlagzeug. Da waren Scott Heron dabei von Prefuse 73 für die Electronics und noch einige andere Leute. Und wir hören ein Stück von John Hughes mit dem Titel Set Me on the Couch. Strut is true, my words are clipped. Das war also John Hughes von dem Soundtrack Scarlet Diva. Und wir hatten hier gerade einen aufmerksamen Hörer, der uns informiert hat, dass der Film Scarlet Diva letztes Jahr hier auf dem Hamburger Filmfest lief und eine düstere Abhandlung über das Filmgeschehen darstellen soll, Filmbusiness. Und dass die Regisseurin Asia Argento die Tochter von Dario Argento ist. Leider sagen mir beide Namen nicht so viel, aber man kann ja mal Augen und Ohren offen halten, ob es da nochmal was gibt von denen zu sehen oder wie auch immer. Weiter geht's mit den Kid Builders und dem Stück Give It To Me. Thank you. Das 80er-Revival schlägt auch hier voll durch. Kit Builders mit dem Track Give It To Me von ihrem Album Wake Up. Und wir machen weiter am Sunday Service hier mit den Septet Puma, ein Septet aus Hamburg-Köln, die eine ganz wunderbare 10-Inch auf rosa Vinyl gepresst herausgebracht haben. Davon hören wir das Stück Cultivated Lies. Geschrieben vom verkörperten Wahnsinn. Die Band Puma war das mit dem Stück Cultivated Lies. Die nächste Band, das nächste Projekt kommt aus Dänemark, das sind drei Herren, und zwar Anders Remmer, dann Thomas Knark und Jesper Skåning, die unter dem Namen Future 3 eine neue Platte rausgebracht haben. Ansonsten sind die drei Solo auch sehr aktiv unter Pseudonym wie Dubtractor oder auch Opiate, betreiben auch ein Label nebenbei, und zwar Hobby Industries. Und nach 3 Jahren Abstinenz gibt es wieder ein gemeinsames Projekt. Like heißt die LP, davon das Stück A Sound. Future 3 waren das mit A Sound.